Hashtag, ich melde mich, wenn ich's rausgefunden hab. Spoiler, hat nicht lange gedauert. Erinnert ihr euch an meinen letzten Text? Der klang wie ein Serienfinale? Dramatische Musik, Kamera zoomt langsam raus, Hauptfigur steht nachdenklich im Regen? Ja, das war ich. Volle Überzeugung. Tiefste Emotionen, alles auf den Tisch. Vielleicht ist das hier vorbei. Vielleicht brauche ich Stille. Vielleicht ist Schreiben doch nicht mein Ding. Und jetzt sitze ich hier und schreibe wieder. Überrascht? Ich auch nicht. Der Kreis des Lebens, nur ohne Elton John. Es gibt diesen Kreislauf, den ich inzwischen so gut kenne, dass ich ihm eigentlich einen Namen geben sollte. Vielleicht der Zyklus oder Staffel 1 bis unendlich oder einfach Dienstag. Er geht ungefähr so. Phase 1. Alles ist zu viel. Irgendetwas triggert mich. Ein Gefühl, eine Enttäuschung, ein Gedanke, der sich in meinem Kopf festsetzt wie ein Ohrwurm aus der Hölle. Und plötzlich ist nicht nur dieses eine Ding zu viel, sondern alles. Der Blog, die Selbstreflexion, die Sichtbarkeit, das ganze Projekt. Alles muss weg. Sofort. Komplett. Phase 2. Die Drama-Queen betritt die Bühne. Und ich meine das nicht abwertend. In dem Moment fühlt sich das nicht wie Drama an. Es fühlt sich an wie Klarheit, wie eine längst überfällige Erkenntnis. Wie der Moment, in dem du endlich siehst, was alle anderen längst gesehen haben. Nur dass alle anderen, in dem Fall mein eigenes Gehirn ist, das gerade im Panikmodus läuft und alles durch einen Filter schiebt, der ausschließlich Schwarz und Weiß kennt. Phase 3. Der große Auftritt. Und dann kommt der Text oder die Nachricht oder die Entscheidung. Dramatisch formuliert. Endgültig. Ich höre auf. Ich brauche Abstand. Vielleicht war das ein Fehler. In dem Moment meine ich jedes einzelne Wort, zu 100%. Das ist kein Fischen nach Aufmerksamkeit, das ist kein Theaterspiel. Das ist mein Gehirn, das gerade auf dem emotionalen Äquivalent von Festplatte formatieren steht. Phase 4. Stille. Danach ist erstmal Ruhe. Der dramatische Abgang ist vollzogen. Die Bühne ist leer. Und ich sitze backstage und merke langsam, dass der Vorhang vielleicht etwas früh gefallen ist. Phase 5. Oh, Abstand kommt. Und mit dem Abstand kommt die andere Perspektive. Nicht die bessere, nicht die richtige, aber eine, die weniger nach Weltuntergang riecht. Und dann sehe ich meinen letzten Text und denke, okay, das war vielleicht etwas viel. Phase 6. Die Reue. Und hier wird's richtig spaßig. Denn jetzt kommen die Schuldgefühle. Nicht nur, ups, war vielleicht übertrieben, sondern das volle Programm. Warum bin ich so? Warum kann ich nicht einfach normal reagieren? Was denken die Leute jetzt? Halten die mich für instabil? Für unzuverlässig? Für eine wandelnde Achterbahn, bei der man nie weiß, ob gerade Looping oder Notbremse kommt? Und dann? Dann geht's zurück zu Phase 1 oder zu Phase 3 oder direkt zu Phase 6, weil mein Gehirn sich nicht mal an die Reihenfolge seines eigenen Kreislaufs hält. Der Kreis des Lebens, nur halt ohne die majestätische Musik und ohne Rafiki, der mir ein Baby in die Sonne hält. Bei mir hält höchstens jemand einen Kaffee in meine Richtung und sagt, du, trink erst mal. Alles oder nichts, der Default-Modus. Das Ding ist, ich weiß das inzwischen. Ich weiß, dass mein Gehirn keinen Dimmer hat, nur an und aus. Vollgas oder Stillstand, Begeisterung oder Abbruch. Ich weiß, dass eine Pause machen in meinem internen Wörterbuch nicht existiert. Da steht stattdessen, alles in Frage stellen, emotional implodieren, dramatischen Abgang hinlegen, 3 Wochen später so tun, als wäre nichts gewesen. Und trotzdem fühlt es sich jedes Mal wieder echt an. Das ist das Ding, das Außenstehende oft nicht verstehen. Es ist nicht so, dass ich im Moment des Dramas denke, na, das übertreibe ich jetzt aber gewaltig. Nein, im Moment des Dramas ist das meine Realität. Da gibt es keinen inneren Beobachter, der die Augenbraue hochzieht und sagt, jetzt mal halblang. Der Beobachter ist mit auf der Bühne, in voller Kostümierung, und er gibt alles. Erst wenn der Vorhang fällt und die Scheinwerfer ausgehen, meldet sich irgendwo im Hintergrund eine leise Stimme. War das gerade proportional? Spoiler, war es meistens nicht. Zurück auf der Bühne. Also, hier bin ich wieder. Nicht, weil ich alles rausgefunden habe, definitiv nicht. Nicht, weil der letzte Text falsch war. Er war ehrlich. Er war in dem Moment meine Wahrheit. Der Block ist nicht vorbei. Die Selbstreflexion geht weiter. Und wenn ich ehrlich bin, der Fakt, dass ich gerade über meinen eigenen dramatischen Abgang schreibe, ist wahrscheinlich das AUDH-essigste, was ich je gemacht habe. Was ich daraus lerne oder zumindest versuche. Dass Pausen keine Abschiede sind, auch wenn mein Gehirn das anders sieht. Dass Emotionen im Moment real sein können und trotzdem nicht die ganze Geschichte erzählen. Dass ich mir selbst verzeihen darf, auch wenn der innere Kritiker gerade die Arme verschränkt und »habe ich doch gesagt« murmelt. Und dass es vielleicht okay ist, einen Kreislauf zu haben, solange ich irgendwann aufhöre, so zu tun, als wäre jede Runde die letzte. Also, ich habe mich gemeldet. Rausgefunden habe ich noch nichts, aber ich bin wieder da. Und das ist für heute genug.